Das Kriegsjahr 1916 änderte die Verhältnisse an der Front zunächst nicht. Noch mehr Blut wurde vergossen. Die zweite deutsche Heeresleitung, General von Falkenhayn, hatte die Entscheidung bei Verdun gesucht und Ende Februar 1916 dort angegriffen. Oberst Bruder Mandelhaus, der Gönner Wilsons, hatte im Januar 1916 einmal wieder eine seiner Spionagereisen nach Deutschland unbehindert unternommen und in Berlin gastliche Aufnahme gefunden. Er muss in Berlin in den Kreisen, in denen er verkehrte, von dem bevorstehenden Angriff der Deutschen bei Verdun, der an und für sich nicht, besonders nicht für das militärische Begriffsvermögen dieses Juden in der Luft lag, genaue Kunde erhalten haben. Am 14. Februar 1916 übermittelte er dem Juden und Bnei Brith-Bruder Isaac Rufus, späterem Lord Reading, den Brüdern Sir Edward Grey, Lord George, Balfour und anderen, dass die Deutschen an der Westfront angreifen würden, vielleicht bei Verdun, und zwar noch vor dem Frühling. Der Dienst in der Bruderkette hatte wieder einmal zum Verderben der Deutschen gearbeitet. Der Angriff auf Verdun war nicht erfolgreich und wurde für die deutschen Kräfte zehrend. Bei seiner Spionagereise im März 1915 hatte der Jude und Bruder Mandelhaus mit dem Juden Walter Rathenau eine Begegnung. Er bewunderte dessen klare Erkenntnis der Lage und seinen prophetischen Blick. Von wem dem Juden Mandelhaus der Angriff im Januar 1916 auf Verdun prophezeit worden ist, verschweigt der Herr Oberst in seinen Memoiren. Er überlässt den Gedankengängen seines Lesers die leichte Arbeit, es zu folgern. Andere Juden wurden in Erwiderung solcher Besuche zur Aufklärung des Volkes der Vereinigten Staaten von Deutschland nach dorthin geschickt. Sie kamen unangefochten durch die Blockadelinie. Vom Juni ab verschärfte sich die Kriegslage in drohender Weise. Der österreichische Angriff auf die Italiener bei Asiago Asiero drang nicht durch, ihre Front in Galizien geriet vor starken russischen Angriffen gefahrvoll ins Wanken. Im Westen zehrte Verdun und die entbrennende Schlacht an der Somme an deutscher Kraft, die auch gebraucht wurde, um die österreichisch-ungarische Armee zu stützen. Die militärische Kraft der Mittelmächte war aufs Äußerste beansprucht. Trotz alledem war Bruder von Bethmann-Hollweg nicht dazu zu bestimmen, die U-Boot-Waffe ihrem Wesen entsprechend einzusetzen. Er bewährte sich damit als Mitarbeiter der unsichtbaren Väter weiter. Rechtzeitig zugelassen, hätte der uneingeschränkte U-Boot-Krieg einen noch größeren Erfolg haben, als er ihm später zuteil wurde und das Heer, wie es so dringend geboten war, frühzeitiger entlasten können. Ein Lichtblick schien den Mittelmächten zu winken, in Russland gewannen neben dem Zaren friedlich gesinnte Staatsmänner Einfluss. Ein Abgesandter des Zaren und des deutschen Kaisers konnten sich in Schweden treffen. Bruder von Bethmann-Hollweg hatte dazu den Bnei Brith-Bruder und Juden Warburg ausersehen. Bruder von Bethmann-Hollweg konnte damit nur bezweckt haben, die Besprechung zum Scheitern zu bringen. So kam es dann auch. Jetzt hielt die freimaurerische Regierung Rumäniens es für das Land nicht mehr für gefahrvoll, sich Russland und den Ententestaaten anzuschließen und als Leichenfledderer aufzutreten. Die rumänische Armee schien nur einen Spaziergang nach Siebenbürgen und Ungarn unternehmen zu brauchen, um die Entscheidung des Weltkrieges herbeizuführen. Die Stimmung im deutschen Heer und Volk war tief gesunken. Die Verbündeten Deutschlands verloren die Hoffnung auf einen deutschen Sieg. Der Jude fühlte sich seines Sieges nahe. Da wurde ich am 29. August 1916, wieder war es die Stunde äußerster Not, in die oberste Heeresleitung berufen, so wie Deutsche es erwarteten. 10. Deutsche Kraft droht den Verschwörern die Ernte zu rauben. Die Juden, Freimaurer und Jesuiten erschraken über meinen Eintritt in die oberste Heeresleitung. Die Intrigen und Hetzereien gegen mich, die meine Versetzung aus dem Generalstabe vor dem Weltkriege und mein hinten angestellt werden bei Beginn des Krieges als Erfolg zu buchen hatten, war nicht endgültig gelungen. Sie trösteten sich damit, dass ich sie bisher ja nie bekämpft hatte, und machten gute Miene zum bösen Spiel. Sie erwarteten, dass sich Bruder von Bethmann-Hollweg nie durchschauen und womöglich seine Stellung stärken würde und hofften, die Gesamtlage, namentlich die Lage im Inneren Deutschlands, so verfahren zu haben, dass auch ich nichts mehr würde ändern können. Mein ganzes Streben war den ihrigen natürlich ganz entgegengesetzt. Es ging dahin, das deutsche Volk noch in letzter Stunde zu einer großen Einheit zusammenzufassen und es aus der großen Vernichtungsgefahr, in der es stand, zum Leben zu retten. Zwangsläufig brachte mich dieses Streben sofort in stärksten Gegensatz zum Bruder von Bethmann-Hollweg, und als dies zutage trat, da wandten sich drei Volksfeinde, Jude, Jesuit und Freimaurer, sogleich wieder einmütig gegen mich, an der Spitze Bruder von Bethmann-Hollweg selbst und seine Trabanten in der Regierung und aus der Umgebung des Kaisers, also amtliche Personen, die mich unbedingt hätten unterstützen müssen. Sehr bald folgte ihnen die durch die Logen gemachte öffentliche Meinung. Alles war ja nur Werkzeug der immer mehr hervortretenden unsichtbaren Väter. Heute sehe ich klar, dass das, was ich erstrebte, alles, was sie bisher gewonnen hatten, zerschlagen haben würde. Wäre es mir gelungen, mein Ziel zu erreichen, so wäre das deutsche Volk nicht in die Hände seiner überstaatlichen Feinde und ihrer Mitarbeiter in den Goyin-Staaten gefallen, und es hätte neben den ostasiatischen Völkern ein freies Volk seine völkischen Kräfte zum Segen für alle anderen Goyim-Völker und für deren Befreiung vom Judenjoch entfalten können, wenn es endlich aus der Weltgeschichte die nötigen Folgen zog und seinem Blut und seiner Art lebte. Die Kraft, die sehr bald von der obersten Heeresleitung ausging, erschreckte die unsichtbaren Feindgewalten im Lande, die viel ernster den deutschen Widerstandswillen gefährdeten als die feindlichen Heere an der Front, und erschreckte auch diese. Ich wollte dem deutschen Volke die allgemeine Dienstpflicht geben, das heißt, ich wollte, dass jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau dem deutschen Volke mit Gut und Blut, sei es an der Front im Kampf, sei es daheim in der Arbeit, zu dienen habe. Eine gewaltige Einheit des deutschen Volkes wäre entstanden. Diese Einheit sollte über den Ernst der Lage aufgeklärt und zu den höchsten Leistungen angespornt werden. Dem widersetzte sich Bruder und Judenstämmling von Bethmann-Hollweg, und auch der neue Chef des Kriegsamtes, General Gröner, war ihm willfährig. So zerschlugen denn die Mitarbeiter der unsichtbaren Väter im Reichstag, dessen Präsident Hochgrad Bruder war, in Übereinstimmung mit ihren Schreibern in der Regierung meine Absicht. Planvoll unterließ Bruder von Bethmann-Hollweg alles, was irgendwie den Geist heben konnte, ja, er versagte sich ausdrücklich, als ich ihm amtlich darum ersuchte, und tat echt freimaurerisch das Gegenteil. Die München-Augsburger Abendzeitung hatte zum Beispiel einen stark deutsch-vaterländisch gesonnenen Schriftleiter. Bruder von Bethmann-Hollweg ließ ihn durch einen Bruder ersetzen. Aus den Logen heraus wurde damals schon so offensichtlich und verräterisch Friedenspropaganda getrieben, dass die Zirkelkorrespondenz der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland notgedrungen darauf aufmerksam machen musste, dass es durchaus unerwünscht sei, wenn Logen oder einzelne Brüder Kundgebungen für eine Friedensbewegung veranstalteten. Nicht anders war das Wirken der Brüder in der Arbeiterinternationale.